Hallihallo, dies ist der Podcast Nummer. Welche Nummer ist es eigentlich? 25? 25 kann das sein. Fast feiern, ne? Bitte? Da können wir ja feiern, 25. Ja, stimmt das überhaupt? Ja, das okay. Ist korrekt. Wir haben 25. Das ist ja unglaublich. Also, die erste Sendung in einem neuen Jahr. Deswegen frohes neues Jahr an alle Zuhörer und natürlich auch an dich, Mo. Ah, wir haben zwar schon vorher drüber gesprochen, aber man kann sich ja frohes neues Jahr nicht oft genug wünschen. Eben. Also nach diesem wundervollen Feuerwerk, was wir hier erlebt hatten, kam es vielleicht ein bisschen spät von mir, aber naja, das Feuerwerk wäre so schön, da musste ich erst warten, bis es fertig ist. Ja, du bist gut, so spät. Ich habe das, als du die Nachricht über G-Talk verschickt hast, da war ich nach draußen, hab Böller abgelassen hier. Du hast geböllert? Okay, warum nicht? Ja, natürlich, 100%. Übrigens habe ich wieder ein Echo von dir. Mensch, irgendwann komme ich zu dir gefahren, reiß dein Headset ab, du drauftreten, ja, du bist in Stücke zermalmen, ess die Stücke und ja, dann mache ich noch was mit den Stücken, aber das sage ich jetzt nicht. Das ist nicht jugendfrei. So, ja. Hör auf rumzuweinen. Gut. So. Ja, eigentlich müssten wir jetzt die ganze Sendung über drüber sprechen. Ausblick auf 2011, aber es gab trotzdem jede Menge interessante Nachrichten letzte Woche. Ja, also egal ob Feiertage oder nicht, es tut sich anscheinend immer was bei den Android-Themen. Und aber eins war dann doch noch in der Presse aufgetaucht, 2011 soll also wirklich der Android-Wahnsinn abgehen, ja. Ich meine nicht, dass der bei uns sowieso nicht schon die ganze Zeit abgegangen ist, aber das soll jetzt noch schlimmer werden, also 2011. Ich meine, 2010 war ja ganz klar das Jahr des Android, ja. Also was da alles abgegangen ist und ich meine, Marktführerschaft übernommen in 2010, das ist schon ziemlich heftig. Aber 2011 soll es tatsächlich noch extremer werden, eben nämlich schwarz gesagt schlimmer werden. Aber ja, für manche schon, ne? Für manche schon, ja. Ich habe ein interessantes Posting gelesen auf Google Buzz von dem Louis Gray, das ist eigentlich ein relativ bekannter Blogger und ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Ich bleib mal bei Blogger. Ja. Und der hat auch geschrieben, dass da einige Fanboys des anderen Lager doch ziemliche Probleme haben im Moment, das Ganze zu realisieren, zu akzeptieren und damit umzugehen. Und aber irgendwie, und das schreibt er auch, irgendwie sind die Analogien hier zu dem Windows versus Mac damals irgendwie, ja, wie soll man sagen, ziemlich stark. Also, da war dieser Mac, ja, wobei, da muss man sagen, der war auch tatsächlich noch besser, ja, damals, 1984, das kann man ja jetzt hier unbedingt nicht sagen, aber dann kam Windows auf den Markt und Apple hat gedacht, okay, die haben überhaupt keine Chance, ja, was wollen die mit ihren Sachen, unser ist viel besser. Und bekanntlicherweise wird zu viel Arroganz bestraft. Ja, anscheinend. Und jetzt ist Apple anscheinend dabei, denselben Fehler nochmal zu begehen, weil zuerst haben die Android ignoriert und dann haben die sich aufgeregt darüber. Dann haben die angefangen hier zu bekämpfen mit Gerichtsverfahren. Ja, haben die jetzt Android-Hersteller überzogen. Komischerweise Google selbst, da haben sie sich nicht dran getraut, ja, sondern nur die Hersteller, die Handys verkaufen und herstellen. Aber und jetzt sehen die, dass der Marktanteil immer weiter schrumpft, ja, und Android wahnsinnige Zuwächse kriegt. Ja, wir hatten ja schon vor kurzem drüber gesprochen, 300.000 Stück am Tag. Oh, das ist der absolute Hammer. Ja. Und jetzt soll es eben 2011 noch stärker werden. Ich muss sagen, ich will ein bisschen warnen davor, zu glauben, dass jetzt 2011 alles Mögliche passiert, Android-mäßig, weil die Zuwachsraten bei Android sind so hoch, ich weiß gar nicht, wie die das nächstes Jahr überhaupt noch übertreffen wollen. Ich meine, 300.000 Geräte, das war also pro Tag, das ist noch nie da gewesen. Noch nie. Ja. Ja, ist schon Wahnsinn. Wobei, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt ja immer noch die, sag ich mal, Nicht-Power-User-Generation, die halt eben noch keine Android-Handys haben. Und jetzt kommen ja Geräte wirklich in Preisdimensionen, die für jeden erschwinglich sind. Und es wird auch Standard werden und auch die Tarife werden immer günstiger werden. Und insofern werden weiter Zuwächse da sein, bin ich mir ganz sicher. Ja, spannend. Ja, bei mir hier im Hause wurde auch schon bei Leuten, wo ich es nicht gedacht hätte, Android-Phones angekündigt. Ja. Aber halt eben Geräte im unteren Preissegment. Ja gut, ich meine, unser Bekanntenkreis, der wird ja massivst beeinflusst durch uns. Ja. Also von daher kann man das nicht unbedingt. Aber ich sehe schon, klar, jetzt wo die günstigen, sag ich mal, 0815-Geräte auf den Markt kommen, ja, wie zum Beispiel die Low-End-LGs, nicht dass alle LGs jetzt Low-End sind, die werden jetzt auch 2011 ein Telefon, ein Handy rausbringen, das in sich hat mit Android, aber bisher haben die ja so die untere Schiene bedient, ja. Ja. Und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, das wird immer mehr. Ich meine, die Leute werden aber nicht mehr wissen, dass Android drauf ist. Also viele werden wohl ein Android-Handy kaufen und gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Und das finde ich schade. Und das hat mich jetzt auch aufgeregt. Gestern habe ich Google-Werbung gesehen im TV. Und da habe ich mich tierisch Okay. drüber aufgeregt. Warum? Was war das für eine Werbung? Von Google Chrome. Chrome war Ach so, ja, riesengroß das habe ich auf, auch gesehen, ja. ja, Chrome war riesengroß auf dem Bildschirm gestanden. So, und jetzt bringt demnächst Google, oder 2011 bringt ja Google das Chrome OS raus. Also, Nachtigall, ich höre die trapsen, ja. Das finde ich nicht so besonders gut. Und ehrlich gesagt, ich habe noch Bedenken, was das soll, ja. Wenn die Chrome und Chrome OS jetzt in den Vordergrund stellen, finde ich nicht gut, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut, man weiß natürlich nicht, was dahinter steckt. Und man darf auch nicht vergessen, Google war eigentlich immer gut mit dem, was die gemacht haben. Ja, die haben immer eine gewisse Taktik, die irgendwie undurchschaubar war, bis hin zum großen Hammer. Ja. Und ich denke, da kommt irgendein Hammer, den wir alle nicht erwarten. Ja, gut, sind Was nicht. es genau ist, wissen wir nicht, aber lassen wir uns überraschen. Also, wie gesagt, Google ist nicht dumm. Die Nee, wissen genau, was sie aber die tun. haben auch schon ein paar Riesenpatzer gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Und Das deswegen, gehört dazu. ja, deswegen traue ich aber dem Ganzen nicht ganz so. Und ich werde immer ein bisschen nervös, ja, wenn ich sowas sehe. Ja, jetzt am Jahresanfang wird Chrome-Werbung gemacht für den Chrome-Browser wohlgemerkt. Also nicht für Chrome OS, aber für den Chrome-Browser. Und der Markenname Chrome wird auf einmal weit bekannt in der normalen Öffentlichkeit, während Android, ehrlich gesagt, in der normalen Öffentlichkeit noch ein Riesendefizit hat. Ja, das sollten die mal was machen. Also das war ein bisschen komisch, finde ich. Ich meine, das ist nur ein Browser. Ja, und naja, also ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich mich tierisch aufgeregt, habe die Fernbedienung fast an die Wand geworfen und dann war es wieder gut. Ja gut, man darf nicht vergessen, Huckepack gibt es schon Werbung. Wenn man sich jetzt das Galaxy anguckt und die Galaxy-Werbung, die schon Ja, sehr aber das. deutlich für Android spricht. Ja, schon, aber ich finde, das ist nicht ganz so richtig gut rübergebracht. Also, da muss so eine Android-Werbung im Mittelpunkt stehen und zwar Android im Mittelpunkt und nicht ein Gerät mit Android im Mittelpunkt. Ja. Weil, ja, also ich meine, es ist schon mittlerweile so schlimm, dass die meisten Leute mittlerweile sagen, ich kaufe mir ein Droid und meinen damit ein Android-Handy. Warum? Weil die Marke Droid zum Beispiel in den USA groß bekannt ist durch die massive Werbung von Verizon, ja, aber Android ist unbekannt, die Marke. Also ich meine, ganz unbekannt nicht, aber die ist bei den normalen Konsumern ist die relativ unbekannt, ja. Und dann sagen diese Consumer, die sagen dann eben Droid statt Android und meinen damit eigentlich das, ja, also dieses Gerät. Und wenn die dann hören, so Android-Betriebssystem, ah ja, gut, Droid. So wie einige sagen zum Beispiel für Ubuntu 10.4, sagen die Linux 10.4. Einfach Linux 10.4, ja. Als ob es sonst nichts mehr gäbe. Gut, kann man drüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Ja, klar, aber ich meine, ja, das ist sowas, ich meine, ich sage jetzt zwar ein paar Markennamen, ist mir aber jetzt ehrlich gesagt mal Wurst, um mal einen Vergleich zu bringen, ja, es hat sich eingebürgert, dass man sagt, gib mir mal ein Tempo. Ja. Richtig? Oder Gib hast du mal, ein bisschen Teller? genau, damit meint man, gib mir mal ein Papiertaschentuch, ja. Aber das ist, ob das jetzt wirklich so gut ist für die Marke Tempo. Ich meine, die haben nicht fast ihren Anspruch verloren da drauf, ja. Durch diesen allgemeinen Gebrauch. Und wenn man dann sagt, ja, ich hole mir jetzt ein Päckchen Tempo, und dann geht man rein, holt sich ein Billigkram von irgendwas anderem. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja gut, die haben ja lange genug davon profitiert. Ne? Man sagt ja auch, was weiß ich, hast du mal eine Tasse Kaba? Und damit, ja, ist so. Damit, das kann dann alles Mögliche sein, vom Sun Express und wie sie alle heißen, bis hin zu, ja, was weiß ich. Genau Aber da. das ist ganz normal. Es spricht ja eigentlich für die Firmen. Das heißt, dass die mal wirklich extremst erfolgreich waren. Sie waren halt die Ersten, die das gebracht haben und es hat sich halt der Name dann oder der Ausdruck so etabliert. Ja. Nespa? Nein, ich glaube, wir haben nur Kaba. Naja. Gut, was anderes, OS-Updates kann man jetzt erzwingen, zumindest bei ein paar Modellen. Leider nicht bei allen Android-Handys, aber man kann es mal probieren. Dazu gibt man einfach im Telefon, also einfach als Nummern, die man wählt, Sternraute, Sternraute, Check-in, Raute, Stern ein, und dann wird ein Update erzwungen, wenn es verfügbar ist. Ja, also nicht denkt man jetzt, ja, also wenn du das jetzt eingibst bei dir, dann kriegst du das Betriebssystem-Update nur dann, wenn es auch verfügbar ist von Motorola beziehungsweise eben Vodafone dann, ne? Also im Moment ist es ja noch nicht Ja, verfügbar. genau, deswegen würde es nicht bringen. Da kannst du den ganzen Tag eintypen. Ja. Da bringt das nichts. Aber wenn es Was war das? verfügbar ist. Sternraute? Ja, ich hab ja den Artikel verlinkt, ist ja klar. Achso, ja, danke. Sternraute, Check-in, Raute, Stern. Ja. Das ist so ein Code, den man eben eingeben kann. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, das hat man früher öfters mal gemacht, solche GSM-Codes eingeben. Ja, über die Tastatur zum Beispiel, um die Mailbox auszuschalten und so weiter. Ja, das kann man alles per Codes machen. Ja, also wer eben, oder wessen Gerät eben schon geupdatet wurde, aber er kriegt das Update eben über das Netz noch nicht, der kann das probieren. Ja, weil wenn das Update rauskommt, ja, das kann Wochen dauern, bis man das bekommt. Am Anfang hatte ich mal bei mir 2 Wochen gewartet und da habe ich gesagt, so, jetzt reicht es, und habe mir das Update über das XDA Developer Forum gezogen, habe es manuell installiert, fertig. Ich habe noch nie ein OTA-Update bekommen, noch nie, seit ich mein Android-Handy habe. Furchtbar. Ja. Grauenvoll. Genau. Ich kann sowieso nie warten, ja, also deswegen. Naja, gut, ich meine, warum sollst du auch, Ja. Aber auf jeden Fall kann man das hier jetzt, die offizielle Version, offenbar hier damit schneller kriegen. Ja, funktioniert auf dem Nexus S, Droid Aries soll funktionieren und ja, also es ist noch nicht ganz klar, weil das ist relativ neu entdeckt worden. Keine Ahnung, wie das, wie wird sowas eigentlich entdeckt? Ich weiß nicht. Naja, egal. Unglaublich. Sollen sie doch sowas als Funktion ins Menü einbauen. Ja. Update. Check, und dann geht es. So, jetzt versucht jemand hier krampfhaft dieses Update zu bekommen, ja? Check in. Yes, baby, yes, baby. Dann, was Ah, für. geht natürlich nicht bei mir, ist ja auch klar. Ja, Das klar. wäre ein Wunder gewesen, weil bei mir geht ja sowieso nie was. Nein, ich meine, wenn es ja noch kein Update gibt, kannst du es auch damit nicht bekommen. Ja. Aber das würde dich ja freuen. Die nächste Meldung, ja. LTE, ein LTE-Gerät wird jetzt kommen von HTC. Das Thunderbolt kommt in den USA jetzt bald raus. Das heißt, bald raus, wird erstmal auf der CES gezeigt jetzt. Ja. Und ja, das wird also dann das erste Android-Handy sein mit LTE, das vorgestellt wird. Ist so interessant. 4,3 Zoll Bildschirm soll es haben. Soll in etwa wie das Droid Incredible HD so sein, ja. Was wird auch Codename Mecha? Naja, gut. Und ja, sieht lustig aus, ist okay. Sieht fast eigentlich aus wie das Desire HD. Ja. Naja. Ich bin mal gespannt. Die Euphorie über das LTE wurde ja doch dann schon ein bisschen gedämpft. Ja, von dieser Theorie ist, wie ich vermutet habe, von diesen theoretischen Geschwindigkeiten und Verbesserungen im Netz ist mal wieder nicht viel übrig geblieben. Ja. Also es wird etwas schneller sein als das HSDPA Plus. Und das war es dann erstmal. Natürlich mit der Option, dass die das vielleicht irgendwann, also von der Geschwindigkeit her, noch ausbauen. Ja. Aber erstmal wird es nur wenig schneller sein. Habe ich mir eigentlich ja fast schon gedacht. Du weißt ja, ne, Firmen mit so neuen Technologien, ja, das muss erstmal, das muss sich erstmal setzen. Ja. Ja, da hast du recht. Das ist unglaublich. Ja. In Japan arbeiten die schon wieder an Nachfolgemodellen, aber egal. Naja, was soll's. Eben. In Japan geht das halt alles ein bisschen schneller. Ja. Muss doch noch ausziehen hier, ja. Muss doch noch nach Japan. Ja. Ja, wirklich, ich will zurück nach Japan. Zurück. Zurück, ja. Weil Okay. im Geist war ich ja schon öfters dort, ja. Und Also jeder, der Rio in Japan sehen möchte, Spendenkonto ist das. Genau. Mann. Es ist die Bank für verarmte Android-User. Ich schick euch dann auch ein paar Mangas, ja, so als Wiedergutmachung so, von dort. Ja. was haben wir noch? Was noch? Ja, du hast so wahnsinnig viel, ne? Ja, Du hast heute klar. Themen über Themen. Ja, ich gras hier die ganze Woche ab. Ne? OTR-App gibt es im Market. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist OTR? Ja, wir haben da eben gerade über OTR-Updates gesprochen. Nein, das ist was anderes. Das ist Online-TV-Recorder. Online-TV-Recorder.com gibt es ja schon ziemlich lange. Da kann man also praktisch übers Internet im Fernsehen Sachen aufnehmen, ja, und kann diese dann herunterladen. Dafür gibt es jetzt auch eine App im Marketplace. Die ist ganz gut. Man kann da Apps quasi, ach Quatsch, Apps sage ich, man kann da Senden. praktisch Programme anschauen. Ja, also so eine Liste, die man hat, kann dann durchblättern, was kommt, und klickt drauf und kann dann sagen, okay, aufnehmen. Und dann wird die Aufnahme bei Online-TV-Recorder eben vermerkt. Und wenn das läuft, wird es eben tatsächlich aufgenommen. Man hat also quasi ein so ein ja, kleines kleine TV-Zeitschrift, ja, also ein bisschen zu viel gesagt. Also Und Sendung anschauen kann man aber nicht. nein, nein, nein, das ist nur, Ach, man schade. programmiert die Aufnahme Das ist schön. sozusagen, weil das muss man sich sowieso dann die Aufnahme runterladen, die ist kodiert, ja, und die muss dann dekodiert werden auf dem Computer aus rechtlichen Gründen. Ja, damit auch wirklich nur derjenige, der die Aufnahme programmiert hat, auch diese Datei anschauen kann. Weil Ist ansonsten wäre das es ein illegal. kostenpflichtiger Dienst oder Nein, ist der kostenlos? das ist kostenlos. Man kann kostenlos nutzen. Man kann allerdings ja, mit einem sehr, sehr seltsamen Bezahlservice kann man da auch noch Zusatzfunktionen kriegen. Ja. Das ist ein bisschen verwirren dieses Bezahlsystem, müssen die aber so machen, weil eigentlich ist es nicht okay, dass man dafür Geld verlangt. Ja? Und das machen die auch nicht. Aber deswegen geht es halt über Umwege sozusagen, über Spenden und so weiter. Weil eins ist klar, die haben einen riesen Traffic. Das steht fest. Ja? Und alleine mit Werbung könnten die das nicht bezahlen, denke ich mal. Ja gut, und jetzt gibt es halt eine App dafür zum Fernsteuern. Genau, zum Fernsteuern und Programmieren. Das ist etwas, was ich die ganze Zeit ziemlich vermisst habe, weil oftmals ist man irgendwo gar nicht in der Nähe eines Computers oder sieht nur 5 Minuten vorher, ja, oh, da kommt jetzt eine Sendung, ja, und bis man Computer hochgefahren hat, hat die Sendung schon angefangen und dann kann man es bei Online-TV-Recorder nicht mehr aufnehmen. Das muss man vor der Sendung quasi programmieren, schon geht es nicht mehr. Ja. Das ist natürlich ärgerlich dann, klar. Ja, und deswegen, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ruckzuck die App aufzurufen und zack, geht es dann ruckzuck. Ja. Bin ich dann sofort in der Lage, eben die Sendung anzuschauen. Ich rufe die, ich nehme die gerade mal hier, weil irgendwas, da war doch noch eine Funktion, wo noch erwähnenswert war, glaube ich hier. So, schauen wir mal. Da musst du erstmal Ja, rumspielen, genau. oder Ah, wie? ja, genau, richtig, richtig. Also hier die TV-Programme kann man auch, natürlich gucken und dann, wie ich schon gesagt habe, eben die Aufnahme programmieren. Ja. Und man hat die Möglichkeit, geplante Aufnahmen zu sehen, also die quasi, die man programmiert hat. Die kann man über eine schöne Übersicht sehen. Und die ist besser als die auf der Seite, diese Übersicht. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich guck da lieber hier. Und die fertigen Aufnahmen, also quasi die, die man herunterladen kann, die sind auch schon dann in einer Liste zu sehen. Ja. Also man sieht genau, was ist fertig, was ist geplant und man kann auch selbst noch neue planen. Sehr schön gemacht. Da genau. Das ist also eine Sache. Ich hätte ja fast als App der Woche vorgeschlagen. Ja. Aber du hast was Besseres als App der Woche, oder wie? Ja, okay, sagen wir was gleich Gutes, aber ich denke, das spricht mehr Leute an, weil hier Online-TV-Recorder ist ja, sag ich mal, schon gut und wird oft genutzt, aber ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt insgesamt gesehen dann doch noch nicht die große Front hier bei den Android-Usern momentan dafür, ne? Vorhanden. Samsung bringt einen Music Player raus im zweiten Quartal. Ich habe eigentlich viel früher damit gerechnet. Keine Ahnung, warum das so lange dauert. Ja. Also ich meine, wer jetzt einen Android Music Player haben will, der kann sich einen Arcos kaufen. Die gibt es in allen möglichen Größen und Varianten. Und gut, warum er jetzt auf diesen Samsung Music Player warten soll, okay, er wird wahrscheinlich dieselben Leistungsdaten haben wie das Galaxy S. Also das heißt schon richtig Power drin. Und ja, das ist aber eigentlich alles, was ich mir jetzt so vorstellen kann. Betonenswert ist, dass die Arcos-Geräte halt einen ganz tollen Player haben. Das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Also ich mag den sehr. Ja, in den USA finden diese Arcos-Player jetzt auch richtig Anklang. Jetzt fangen endlich mal an, die großen Tech-Seiten über Akkus zu berichten. Und das ist schon mal positiv, weil vorher wurden die ja konsequent ignoriert, weil die gedacht haben, das wäre irgend so ein Billigprodukt. So No Name irgendwo her. Ja. Aber war ja bisher in den USA ist das Akkus ja im Prinzip so gut wie unbekannt. Und das ändert sich jetzt langsam, aber sicher, weil die großen Tech-Blogs haben schon ziemlich großen Einfluss drauf. Und die berichten jetzt regelmäßig darüber, über die 2832 und so weiter, also die kleinen Musikplayer und auch über das Arcos 7.0 Tablet. Und da muss ich auch noch mal dazu sagen, das Arcos 7.0 Internet Tablet. Das Arcos 7 Home Tablet ist wieder ein ganz anderes Gerät, schon ein bisschen veraltet. Und das Arcos 7.0 Internet Tablet, das ist das Neue. Also da bitte nicht über den Ladentisch ziehen lassen, weil ich sehe nämlich in den Geschäften regelmäßig die neuen zusammen mit den alten gemischt. Und das ist super einfach zu übersehen, dass man jetzt statt ein Arcos 7.0 Internet-Tablet ein Arcos 7 Home-Tablet gekauft hat. Und wenn man das auspackt, das haut einem aus den Schuhen. So schlecht ist das. Das ist echt übel. Ja. Ja, man sollte mal ganz schlicht und einfach sagen, alles, was zweistellig ist, sind die neuen Geräte. Kann man sagen, und die einstelligen Nummern sind die alten Geräte. Deswegen ja auch 10.1 oder 7.0 Ja, oder 2.8 oder 3.2 und so genau. weiter. Und die haben die Bezeichnung Internet-Tablet und kein, nicht Home-Tablet oder sowas. Ja, vielleicht kann ich noch, wenn wir eh gerade das Thema Ja. Arcus haben, noch eine kleine kurze Nebeninformation geben. Vor kurzem kam die G-Apps Version 5.0 APK, also die Applikation kam raus, die jetzt, ich leider sagen muss, auf meinem 10.1er nicht richtig funktioniert hatte. Okay. Also probiert es am besten noch nicht aus, wartet noch ein Weilchen, bis die verbessert wurde. Okay. Wie äußert sich das? Geht's überhaupt nicht, Da oder? geht gar nichts mehr. Oh, super. Also nach der Installation lässt sich kein einziges G-App mehr öffnen. Oh. Und auch der Market und so weiter geht nicht. Das soll ja auch der neue Market drin sein. Aber da tut sich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich schon mal ein konfiguriertes Gerät hatte, weil ich konnte auch kein Konto, nichts mehr konfigurieren. Nur ganz resetten wollte ich das Gerät nicht und deswegen habe ich es wieder runtergeschmissen, wieder die 4er-Version drauf gemacht und damit läuft's. Okay. Gut. Der neue Markt wäre halt schön gewesen. Ja, muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis das adaptiert wurde von also den Leuten, die Arbeit machen hier. Die letzte Version von Gingerbread. Bitte? Der Entwickler schreibt, das wäre die letzte Version vor Gingerbread. Schlecht. Ja, also ich meine, höchstwahrscheinlich muss man da nochmal Hand anlegen. Also ich habe da auch was geschrieben. Mhm. Mal gucken, ob eine Reaktion kommt. Ja. Im Moment funktioniert es ja auch noch so wunderbar. Mhm. Immerhin habe ich ein Froyo drauf mit entsprechendem Mac. Ja. Apropos Firmware und so weiter, ein Froyo und Krams. Eine neue Galaxy Tab Firmware, wenn die angeboten wird von Samsung, sollte man die nur dann drauf machen, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man danach das Gerät erstmal nicht mehr routen kann. Nämlich diese neue Galaxy Tab Firmware verhindert das Routing. Ähnlich wie bei dem G2. Das G2 ist mittlerweile zwar geknackt, aber das wird wahrscheinlich beim Galaxy Tab dann, wenn es möglich ist, etwas dauern, weil dieser Schutzmechanismus ist doch schon ziemlich raffiniert und deswegen gibt's da also Probleme. Es stellt sich ja immer noch die Frage, warum sollte man routen? Also ja, ich habe bisher noch für mich noch keine Notwendigkeit gesehen. Klar, das ist aber so eine Geschichte, wenn man eben diese, wir haben es ja schon öfters drüber gesprochen, wenn ja, man diese, die Herstellersoftware nicht haben möchte, ja, und dann routet man das Teil, damit man eben eine andere, die zum Beispiel das echte Android drauf machen kann und nicht eine veränderte Version des Herstellers oder zum Beispiel, weil man eben die ziemlich gute Mod drauf machen will, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Synonogen oder sowas, ich weiß nicht. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich weiß nicht, da geht's übrigens. Sind meine Synapsen dafür nicht geeignet, ich weiß nicht. Bitte? Auf dem Modmarkt geht's unwahrscheinlich ab. Ja. Also genau. Es gibt da was Chinesisches, habe ich gesehen, und was Japanisches und was Griechisches und was Türkisches. Ja. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir so ein paar Dinge angeguckt, die sehen ja sehr, sehr hübsch aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die unwahrscheinlich das Gerät auch in die Knie zwingen. Ob man das wirklich will. Ich kann jetzt nur für diese bekanntere Synonogen, die ich nicht aussprechen kann, Mods sprechen, aber die macht das Gerät um einige schneller. Die ist schneller als das Original. Mhm. Also wesentlich. Die haben da einiges da dran gebastelt und optimiert. Und die, ja gut, ich meine, das Routen ist ja aber auch nicht nur dafür da, um jetzt hier neue Mods drauf zu machen, sondern da gehen zum Beispiel noch ganz andere Sachen, zum Beispiel das Hochtakten des Gerätes, Übertakten kann man damit. Mhm. Wer also geroutetes Gerät hat, kann mit einer entsprechenden App seine Taktfrequenz des Prozessors erhöhen und damit das Gerät nochmal ein bisschen schneller machen. Ja. Ich weiß, wo die Gefahren bestehen natürlich, ja. Aber einige Prozessoren kann man dermaßen übertakten und sie funktionieren noch. Ich glaube, der Hummingbird, da wurde, glaube ich, um 200% übertaktet. Ja. Mhm. Und, gut, man muss natürlich auch andere Dinge sehen, höherer Stromverbrauch, gesagt, die Lebensdauer des Prozessors darf man überhaupt nicht vergessen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Lebensdauer wird ja auch kürzer. Klar, da muss nur 2 Jahre halten. Ah ja, es ist doch so, ich hab's ja schon gesagt. Aber gerade wir kennen das Thema ja aus dem PC-Bereich, was passiert, wenn man es mit dem Übertakten übertreibt? Ja. Und schon hat man, wie sage ich immer, einen Prozessor, den keine Sau mehr verwenden kann, im Schrank liegen, weil er durchgebrutzelt ist. Aber das muss halt jeder selbst wissen. Und wer das dann machen will, der muss halt das Gerät routen. Ja? Und dann geht es wieder. Außerdem ist ja schon, wenn man schon die Original-Firmware praktisch, also Stock Android da drauf flasht, dann hat man schon deutlicher Geschwindigkeitszuwachs bei manchen Systemen. Ja? Also ich sag nur HTC Sense. Mhm. Also das kriegt jedes Handy in die Knie. Ja. Okay. Und wenn man das dann runterschmeißt und durch das Original-Android ersetzt, also das Stock-Android, dann hat man ein schnelleres Telefon. Schnelleres Android-Gerät. Ne? Mhm. Schnelleres Telefon. Oh, da wählt schneller. Yeah! Das ist doch toll, oder? Schneller wählen? Speed-Dial ist es dann. Ja. Neue Music-App von Google. Ja, habe ich auch gesehen. Gibt's schon im XDA-Forum zum Runterladen. Ist natürlich noch eine Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Version und ich kann davon nur abraten, das zu Hast du schon installieren. probiert, oder? Nein, nein, Also aber. runtergeladen habe ich inzwischen auch, aber ich habe mich auch noch nicht getraut. Ja, nee, das ist irgendwie, ist es noch vollkommen sinnlos, zumal der Hauptaugenmerk ja eh noch nicht funktionieren. Der liegt nämlich auf dem Streaming aus dem Netz und ich habe ja schon letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, über diese Ubuntu One Music App. Ja. Die das hervormacht wahrscheinlich. Ja, und Google hat da jetzt einiges, ja, schon gezeigt auf der Google I.O. übrigens. Ja. Und da war es zum Beispiel ein lückenloses Streaming vom, ja, das ist jetzt die Frage, von der Cloud zum Handy. Also im Prinzip das, was Ubuntu Music One macht, aber auch, oder Ubuntu One Music, aber eben deutlich besser noch. Ja. Schönere oder leichtere Handhabung. Und das sah wirklich interessant aus. Das heißt, er hat jetzt irgendwas da reingezogen, zum Beispiel in diesen Cloud Storage, ja, und quasi war es dann sofort verfügbar auf dem Handy. Und das lässt natürlich auch zu hoffen, dass da der Speicher von dem normalen Angebot genutzt wird bei Google, weil der ist ja unschlagbar günstig. Habe ich dich gestört? naja, gut. Ja, ist unschlagbar günstig, weil da kosten ja 20 Gigabyte nur 5 Dollar im Jahr. Gell, was? Ja. Ja, Ja. im Jahr. Genau. War das alles jetzt? Ja. Ja. Also zum Thema Datenspeicher, ne? Da gibt es ohnehin was Neues. Und zwar, es gibt ein Angebot, das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, FireBee oder FireBee, welches über eine Chrome-App gesteuert werden kann. Und die bieten 1 GB Speicher an. Ist im Vergleich, sage ich mal, zu anderen Anbietern wie Dropbox oder so nicht gerade viel. Aber ist ein Anfang. Der einzigste Nachteil, den ich jetzt erkennen kann, ist, dass die Synchronisation nur in eine Richtung geht. Das heißt, wenn ich hier webmäßig was droppe, dann, wie gesagt, kann ich es nur zum Gerät, aber nicht umgekehrt. Okay. Allerdings die Nutzung des Programms selbst auf dem Gerät ist ein bisschen anders. Die Synchro ist automatisch, also man muss nicht extra speziell starten und tralala, das muss man nicht. Das ist halt bei Dropbox der Fall, da muss ich erstmal Dropbox öffnen, dass da überhaupt eine Synchro stattfindet. Also insofern ist es Warum? durchaus mal interessant, sich das anzugucken. Einen Nachteil gibt's, es läuft ausschließlich unter Chrome. Also man muss den Google Chrome Browser haben, um das Ding ja, betriebsfähig zu kriegen. Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt nichts davon gehört? Von diesem FireBee oder so. Und muss ich mal auch mal anschauen. Ist recht Interessant. interessant. Also das Schöne ist das Track-and-Drop-Prinzip. Was man machen kann, was man erwähnen sollte, wenn man Leute dazu einlädt, kann man mit jedem eingeladenen, na nicht mit jedem, aber man kann insgesamt 9 GB oder auf 9 GB erhöhen durch die Weiterempfehlung. Ja, okay. Das hat ja, das haben ja die anderen Dienste eigentlich fast alle auch gemacht. Dropbox hat das, Ja, glaube ich, auch gemacht. genau. Go Aruna macht das auch und so. Mhm. Go Aruna hat übrigens auch eine schöne Android-App, die auch Music streamt und so. Ne? Ah, schön. Aber alle warten natürlich auf diese Music-App von Google, ne? Ja, Weil klar. das ist ja dann total integriert und es wird ein richtiger Cloud-Service erwartet, wo auch die normale Musikbibliothek dann integriert ist. Also, wenn die das wirklich machen, dann hole ich mir wahrscheinlich einen 500 GB-Account und synchronisiere alles. Ja, eine komplette Sammlung, alles und ja, lasst es dann mit dem Server daheim. Ah ja, warum nicht? Ja. Ja, ne? Aber man darf eins auch nicht vergessen. Wir reden jetzt hier zwar über Google Music, aber VLC ist ja angekündigt. Und VLC ist ja bekannt dafür, Streaming sehr gut zu können. Ehrlich gesagt, VLC begeistert mich nicht ganz auf den mobilen Geräten. Also was die da auch fürs iPhone abgeliefert haben. Erstmal, dass die überhaupt zuerst auf dem iPhone rausgekommen sind, das hat mich schon ein bisschen geschockiert. Ja, ein Open-Source-Projekt, das zuerst auf iPhone rauskommt. Normalerweise dürften die das gar nicht vertreiben auf dem iPhone. Weil das verstößt nämlich gegen die Apple-Richtlinien und auch gegen die Open-Source, gegen die GPL. Das dürfen die mal gar nicht machen. Also mich wundert es, dass da auch die GPL-Gemeinde noch nicht noch groß gemeldet hat jetzt dagegen. Ja, wahrscheinlich ist es eine Sabotage gewesen. Das sagst du ja selbst, das, was die abgeliefert haben, ist eine Katastrophe. Und jetzt wart mal ab, was auf Android rauskommt. Ja. Naja, ich bin nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich was wird. Auch VLC auf Linux wird zunehmend, seltsamer. Ja. Früher gab es bei VLC kein Stottern und so, aber das häuft sich mittlerweile. Das ist auch, warum der Jingle mittlerweile mit dem Movie Player abgespielt wird, statt mit VLC auf meinem Linux-Rechner, weil beim VLC gibt es ständig Aussetzer. Beim Spielen vom Jingle. Ich meine, hallo? Wenn das noch jemand einen Jingle abspielt ohne Aussetzer, ja? Ja, das ist wirklich seltsam. Ja. Es ist aber alles korrekt konfiguriert und es lief auch. Das wurde halt von Version zu Version schlimmer. Wurde von Version zu Version schlechter. Und auch auf dem Windows, ja, stürzt mir der VLC mittlerweile, also so von 5-mal benutzen, ja, ungefähr 1 bis 2 Mal ab. Das ist nicht mehr mein Favorite Player, muss ich ganz klar sagen. Weiß nicht, was da los ist, aber naja. Naja gut, dann wird vielleicht irgendwas anderes favored, muss man mal gucken. Ne? Mhm. Also unter Ubuntu ist jetzt bei mir auf jeden Fall dieser Movie Player, spielt ja auch normal Musik und so, das ist also wirklich ganz okay, das ist ja beim Ubuntu mit dabei. Manchmal ist es doch ganz gut, was mit dabei ist. Ja, gut, ich weiß gar nicht, was benutze ich eigentlich, also für Movie, ja, stimmt, dann einfach den Built-in Player, du hast ja recht. Genau, ich habe zwar auch VLC drauf, aber die Standardsachen spiele ich mit einem Standard-Video-Player ab. Mhm. Musik sowieso mit Rhythmbox, also. Mhm, genau, Rhythmbox ist ja gut. Das ist sehr gut, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auch die wirklich sehr gute Integration von Yamendo, ne? Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob für dieses Google Music dann, ich bin überzeugt davon, dass das Google Music hier mit dieser Music-App zusammenhängt, was für ein Player die da unterstützen. Ja. Also, wenn die jetzt nur iTunes unterstützen würden, ja, das wäre das Lachblatt schlechthin. Also, sowas wie iTunes kommt mir nicht auf den Rechner, das ist definitiv sicher. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was die sonst noch machen. Die einen eigenen Player, Google? Machen die vielleicht nur einen Web-based Player? Oder tun die auch andere Player unterstützen, wie zum Beispiel eben dann Rhythmbox und so weiter? Ja, weil das ist natürlich eine Voraussetzung für mich. Ja, das ist klar. Gut, jetzt kommen wir wieder von ein bisschen abgekommen, ja. Auf jeden Fall. Total abgekommen, ja. Ja, egal. HTC hat übrigens noch was Interessantes. Das hat jetzt überhaupt gar nichts mit der Musik zu tun. es sind Dokumente aufgetaucht, die nahelegen, dass ein HTC-Tablet mit dem Namen Scribe wohl jetzt 2011 rauskommt. Ja, also ein HTC-Tablet. Da kann man auch mal gespannt sein drauf. Auch da, ne? Genau wie bei diesem Motorola-Tablet, da mache ich mir wirklich Gedanken. Also ein Tablet mit Sense-Oberfläche. Nein. Vielleicht ein spezielles Tablet-Sense oder so. Oh, ich weiß nicht. Also da läuft es mir eiskalt über den Rücken, wenn ich das höre. Ja. Tablet-Sense. Oder Motorola mit Blur drauf. Ne? Das ist ein Zoom. Nein. Die Murlocks sind unter uns. Nein. Die Modlocks. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann das nicht aushalten. Wenn ich das sehen würde, dann würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Aber es wird vermutet, dass ein Nvidia Tegra 2 Prozessor drin ist, 2 GB RAM, 32 GB Micro SD. Naja, bin ich schon skeptisch, dass das so sein wird. Und 1280x720 Bildpunkte Auflösung mit Honeycomb wird da spekuliert. Übrigens, es ist jetzt schon wieder nicht ganz klar, ob Zwei, Honeycomb vier oder drei, null, ja. 2.4 oder 3.0, genau, das ist der Hammer! Hilfe, Da habe ich auch das etwas gibt's doch drüber nicht. gelesen, dass die Auswertungen von den Ja. Serverlogs 2.4 sehr häufig aufgezeichnet haben. Also, es ist wirklich sehr seltsam. 3.0 eigentlich nur ganz wenig, deswegen vermutet man, dass 2.4 Honeycomb ist. Aber ey, ganz ehrlich, wollen wir uns wirklich diesen blöden Hin- und Hergerüchten hingeben? Wir sind jetzt bei Froyo 2.2 und warten jetzt auf 2.3, Ja, bis komm, uns du bist, direkt über 2.4. du bist nur deprimiert, weil du auf das 2.2 wartest, während jetzt schon 2.3 und jetzt schon über 2.4 gesprochen wird. Ja. Aber. Nächste Woche bei der Sendung, da präsentiere ich euch Android 4.0. Aber ich muss sagen, es ist so insofern interessant, was für eine Versionsnummer, weil das würde einen Ausblick geben, wie groß die Änderungen sind. Also bei 3.0 wäre das quasi richtig große Einschnitte. Aber wenn das jetzt nur 2.4 ist, dann kann man davon ausgehen, dass es keine so große Einschnitte in der Bedienung gibt. Und es ist sehr seltsam, weil das, was man gesehen hat bei diesem Motorola-Tablet, war ja, das war ja eine ganz andere Oberfläche. Ich weiß nicht, was das noch mit Android zu tun hatte. Bei Aber Motorola, das ist doch, habe ich auch gesagt, da ist Blur ja, drauf. aber das ist noch nicht ganz klar. Das ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich irgendwas von Motorola ist. Ja? Und jetzt das Honeycomb, also ich glaube, das wird noch eine herbe Enttäuschung werden. Wenn das wirklich 2.4 hat als Versionsnummer, dann werden einige sehr, sehr enttäuscht sein, weil das wird keine großen optischen Änderungen dann bringen. Ja. Außer halt das, was eben jetzt schon so in der Größenordnung wie auch das, ach, diesen ganzen Namen, das ist ja Wahnsinn, bei diesem Gingerbread, ja, das ist so in der Größenordnung. Gingerbread hat die Bedienelemente alle ein bisschen dunkler gemacht, ja, das Betriebssystem ist jetzt statt helle Flächen schwarze Flächen und dunklere Flächen, aber ansonsten, ja, sind da nur Änderungen unter der Haube passiert. Und ich denke, das wird dann, wenn das Honeycomb 2.4 ist, wird es bei Honeycomb ähnlich sein. Ja. Also, ja. Naja, du weißt ja, wenn man Android 4 bootet, was man dann hört als Jingle. Android Good 4. morning, Dave. Ja. Okay. Genau, aber das da, oh, das hat aber böse geendet. Nein, das will ich nicht so. Nein, das Sorry. wollen wir lieber So, nicht. ja, irgendwie so, was willst du irgendwo surfen? Ja, so und naja, sind irgendwie so kritische Meinungen. Auf einmal sagt hier dein Tablet dann so: I'm sorry, Dave, I think I can do that. Nein! Oh Mann, was ist das noch für ihn? Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jo, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, Oh, was jetzt haben bin wir ich eins zu noch? weit. Jetzt bin ich eins zu weit gehupst. Jetzt bin ich so bei der Oh, du Rios bist. Wochensicht gelandet wieder. Oh. Oh, das Nee, ist zwar auch sehr schön, aber nicht passend. das lassen wir. Das lassen wir. Offizielle PlayStation-App habe ich hier so schön stehen, so nichtssagend. Und darunter ist eigentlich ja, das, was wir eigentlich schon vermutet haben, ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass PlayStation und Android immer besser zusammenarbeiten. Also Sony, ja, mit der PlayStation. Und das ist hier so eine Art offizielle App. Ich hatte ja schon gesagt, diese eine App, bei der man sehen kann, so die Trophäen im PlayStation Network, ja. Ja. Und so weiter, wo ich gesagt habe, dass man jeder einfach den Nutzernamen eingeben kann, dann kann man demjenigen seine Trophäen sehen. Ja, das funktioniert tatsächlich, ich habe es noch ein paar Mal ausprobiert. Also hast du meine auch gesehen. Ja klar, ne, wirklich klar. ja, und das ist aber jetzt eine offizielle App. Und da kann man davon ausgehen, dass eben noch ein bisschen mehr möglich ist, ja, davon. Oder damit. Unter anderem wird hier spekuliert, dass man da auch Zugriff hat auf den Markt, ja, also, dass man irgendwas kaufen kann und so weiter für die PSP bzw. PS3. Beide Geräte werden ja dann damit quasi unterstützt. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was da vielleicht noch alles anliegt. Ja, es wird auch spekuliert, dass man vielleicht Streaming von Video und Musik machen kann. Ja. Ja, das klingt alles irgendwie zu fantastisch wieder. Später hinaus, nein, wieso? Guck mal, Sony bringt eine PSP heraus mit Android. Das Sony PSP Android-Telefon, ja, was man immer so sagt. Ja, es war keine echte PSP, aber ja. Und da es wird Spiele geben von Sony für Android. Für dieses Gerät. Ja, da ist es doch naheliegend, dass die auch eine App für andere Android-Geräte ermöglichen, die machen, die dann eben ermöglicht, auf PlayStation-Inhalte zuzugreifen. Ein Streaming von der PS3 zur PSP ist ja ohne Probleme schon seit langem möglich. Jetzt kommt also ein PSP-ähnliches Gerät unter Android. Ja, warum soll es dann keine App geben, die das auch an Android streamt? Das ist eigentlich nur konsequent und logisch. Ja, und der Videoservice genauso. Auch das ist ja möglich, dass man sich die Videos auf der PSP angucken kann. Und du denke ich, das ist durchaus drin. Es wird hier nur spekuliert, dass es eben nicht zum Start, also wenn die App erhältlich ist, gleich funktionieren wird, sondern dass das eben noch etwas dauert, weil ja, diese Rechte-Geschichten ja immer noch großartig müssen geklärt werden. Das ist wiederum plausibel. Offenbar scheint hier Europa aber auch mal gut wegzubekommen. Anscheinend werden wir die App als erste bekommen. Vor den USA. Jetzt sind wir gar ganz, ganz Und noch stolz. im Januar, oder? Ja, genau. Aber das ist genau eben das. Das Streaming wird wahrscheinlich nicht verfügbar sein. Ja. Ja gut, dann sage ich mal, warten wir's mal ab. Wie ich immer sage, wenn man was noch nicht gesehen hat. Ja, klar. Und ich werde sie mit Sicherheit mal installieren, spätestens auf dem Tablet. Ja. Um auch einfach mal zu gucken, da ich ja ein PlayStation-Zocker bin, bietet sich das dann natürlich an. Logisch. Aber ich muss das sehen. Ich muss das erstmal selber begutachten. Uah. Ja, wenn wir schon ein bisschen bei Apps sind, für alle Sportfreaks, die App Runkeeper Pro ist jetzt im Januar kostenlos auf dem Markt erhältlich. Die kostet normalerweise 10 €. Im Moment ist sie kostenlos, steht sie zur Verfügung. Ich habe sie auch schon mal angeguckt. Ist ein sehr nettes Programm zum Planen seiner ja, Sportaktivitäten. Man kann da verschiedene Aktivitäten auch anlegen und man kann dann auch die Tour auf einer Map verfolgen und und. Ist alles Mögliche schon vorgefertigt. Es gibt Wandern, es gibt Joggen, es gibt Walken, was man alles so haben will. Und man kann auch eigene, sag ich mal, Sätze anlegen und benutzen. Sehr schön gemacht. Ob sie jetzt allerdings nach dem Januar noch kostenlos bleibt, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich weiß nicht, ob man die dann vielleicht nach dem Januar vielleicht gar nicht mehr nutzen kann. Keine Ahnung, weil sie soll wohl nur im Januar kostenlos sein. Okay. Aber guckt euch an, es ist eine nette Software. Es gibt auch eine freie Version, allerdings ohne die Erstellung eigener Pakete und mit Werbung dann drin. Diese Version ist jetzt, wie gesagt, werbefrei und man kann eigene Pakete erstellen. Was hat die denn so ungefähr mehr, was die MyTracks-App von Google hat? Was für Vorteile hat die Runkeeper Pro? Ja, wie gesagt, ich kann hier Pakete anlegen, in denen ich sage, ich möchte eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Entfernung für das Training, die dann, sage ich mal, während dem Training das einfach runterrattert. Okay. Also es ist schon schön gemacht. Also wie gesagt, kann man sich mal angucken. Ist wie gesagt kostenlos. Warum nicht? Ist jetzt nicht meine App der Woche. Das ging einfach nur darum jetzt, dass die Software kostenlos erhältlich ist jetzt ausschließlich jetzt für den Januar. Auf deine App der Woche bin ich echt mal gespannt. Aber da kommen wir später dazu. Das ist super genial. Da kommen wir wirklich später dazu. Ja. Was ich auch noch gern erwähnen möchte, wenn wir gerade dabei sind bei Sonderaktionen und so weiter. Jeder kennt ja inzwischen, oder die meisten Leute kennen ja inzwischen schon den E-Book-Reader für Android, den Kindle, den es auch als Gerät von Amazon gibt, beziehungsweise den es auch bei anderen Smartphones als Applikation gibt. Und ja, Amazon ermöglicht tatsächlich in Zukunft das Leihen von Büchern an Bekannten. Und das ist mal eine saugute Idee. Ja. Da kann man 14 Tage lang Bücher verleihen und allerdings kann man sie derzeit aber selbst nicht lesen. So, ich habe da gerade vorhin drüber in der Rios Wochensicht gesprochen. Ich glaube, ich muss deine Euphorie ein bisschen dämpfen. Echt? Ja. Ach, warum denn? Ich finde das echt genial. Ja, ich finde das ein Witz. Ich finde das, sorry, dass ich jetzt ja da, aber aus einfachem Grund, ja. 14 Tage, einmal kannst du das verleihen an denjenigen. Einmal. Für 14 Tage maximal. Du kannst es nicht nochmal verleihen an denjenigen, ja. Also, das ist nur einmal eine Einschränkung. Zweitens, und das ist wohl das Schlimmste, der Hersteller des Buches oder der Verlag des Buches kann bestimmen, ob das überhaupt möglich ist. Das heißt, das geht nicht einfach so, dass du das Buch verleihen kannst. Nur bestimmte Bücher werden wird möglich sein, die zu verleihen. Also, okay. Du weißt ja, Rechteinhaber, ja. Also, die machen alles kaputt, was nur kaputt zu kaputt machen geht. Und diese Verleihfunktion ist bereits jetzt schon kaputt. Ja? Mhm. Das ist also, selbst bei dem Nook, ja, weil das ist ja auch so von Barnes & Noble, die haben das ja schon von Anfang an, das die Möglichkeit, Bücher zu verleihen. Ja. Da war es auch so 14 Tage, derjenige konnte natürlich die Bücher nicht lesen. Ist ja klar so, wenn ich mein Buch verleihe, kann ich es ja nicht lesen. Ja, in der ist Zeit. Ja auch soweit ja. Okay. Ja. Aber da gab es keine Beschränkung, dass man das dann nicht nochmal verleihen kann an denjenigen. Und soweit ich weiß, waren da die allermeisten Titel eben zum Verleihen, weil die das gleich eben mit den Herstellern oder mit den Verlagen abgeklärt hatten. Ja. Und das ist eben jetzt hier die Schwierigkeit. Ich erinnere dich nur daran, dass es eine super Funktion gibt für zum Beispiel Sehgeschädigte oder wirklich blinde Leute bei dem Kindle, nämlich das Buch vorlesen lassen. Diese Funktion wird rigoros von vielen Anbietern gesperrt, weil die sagen, Amazon kriegt nur die Lizenz, wenn es möglich ist, dass wir diese Funktion sperren, weil wir wollen nicht haben, dass unsere Bücher vorgelesen werden. Unsere Bücher sind nur zum Lesen, aber nicht zum Vorlesen. Wer das vorgelesen haben will, der muss extra kaufen. Ja, als Hörbuch. So krass sind die Jungs dort unterwegs. Ja? Ja, dann sollten sie vielleicht auch mal aufhören, auf ihre Buchpreisbindung zu hämmern. Natürlich. Weil ich kann nämlich mein Buch, welches hier in Papierform habe, auch jedem leihen, dem ich möchte. Ja, genau. Das ist immer noch ein richtiges Problem. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu einzuwenden. Ja, das wird aber bald vorbei sein. Grund ist, mir ist aus sicherer Quelle bekannt, dass die städtischen Büchereien in Zukunft E-Books verleihen werden. Das heißt, die werden eine gewisse Anzahl von Books kaufen und werden die jeweils zu einer gewissen Anzahl verleihen können. Ja. Anstatt halt ein Buch in Papierform rauszugeben. Ja, genau. Das kommt und daher denke ich, dass auch das im normalen Kaufmarkt nicht zu verhindern sein wird. Gut. Weil wenn das jetzt über die Bücherei geht und das ist möglich und ich tue es einem Privatmann, sage ich mal, verbieten, dann kann es sein, dass der sagt, okay, dann leih ich nur noch. Ja gut, das ist durchaus möglich. Weil das ist ja auch bei den DVDs so. Wenn du eine DVD kaufst, eine normale Kauf-DVD, dann darfst du die nicht verleihen, also zumindest nicht gewerblich. Ja, das steht extra drauf, kein Verleih. Das kannst du ja mit dem E-Books dann, das ist ja auch kein Gewerbe in dem Sinn. Das ist richtig, ja. Das ist ein privater Verleih, das ist korrekt. Aber solange die Firmen diese Kontrolle dort haben über dieses, über das, ja, sag ich mal, was verleiht werden kann oder nicht, dann werden die das auch nicht tun, weil. Lies mal, wenn du eine DVD einlegst oder eine Blu-ray, lies mal, was da am Anfang draufsteht. Auch die private Vorführung ist verboten. Das heißt, wenn du es ganz ernst nimmst, dürftest du noch nicht mal mit deinem Kumpel zusammen gucken. Ja und nein, sage ich immer, weil du weißt ja, das ist wie mit den AGBs. Du weißt, dass oftmals Dinge, die da gezeigt werden oder die getextet werden, nicht übereinstimmen mit den gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, das Recht, privat was zu nutzen, ist immer noch mehr als das, was die da reinschreiben. Richtig, aber hier ist das ja eben kein Problem mit dem, was du machen kannst, ja, sondern ganz einfach, was die Firmen dir erlauben, was du tun darfst. Und wenn die sagen, nö, du darfst das privat nicht verleihen, dann kannst du das privat nicht verleihen, weil du das nicht umgehen kannst. Und wenn du es umgehen kannst, dann warst du strafbar. Das ist ja das die Schwierigkeit da drauf. Und deswegen muss man gucken, wenn das heißt, dann hier bei Amazon Kindle-Bücher sind zu verleihen, aber zu diesen Konditionen, dann lache ich doch mal, ja, weil das hat überhaupt gar nichts zu bedeuten. Dann kann ich, also, es tut mir leid, wie viele Bücher wird man dann verleihen können? Ein paar Bücher von ein paar Verlagen, wo eben, das kapiert haben, wie das vielleicht elektronisch funktioniert, aber du glaubst doch nicht etwa, dass du hier einen Top-Titel von irgendwoher verleihen kannst? Das glaube ich nicht. Ja. Zumindest im Moment in absehbarer Zeit noch nicht. Ja, ja, es wird kommen, die werden sich nicht wehren können. Genau. Irgendwann, weil nur das ist der Weg wirklich vom Papier endlich weg. Ich hoffe es, aber ob das die Firmen wollen, das ist die andere Frage. Ja, was sie wollen. Ich meine, letztendlich verdienen sie sich ja mit den E-Books dumm und dämlich, weil sie es nicht mehr drucken müssen. Ja, also was soll das? Wenn man schon auf die Preisbindung spekuliert, dass es so bleibt, dann sollte man zumindest die gleichen Dinge möglich machen, die auch mit Büchern in Papierform möglich sind. Das erzählt man so einem alten Sack, der die Millionen scheffelt. Ah, diese Perverskapitalisten, ich weiß. Ja, und der hat gesagt bekommt, oh, das Internet, ja, das sind deine Sachen, mit denen du Geld verdienen kannst. Tun die Kopieren illegal. Ja? Und dann sagt er, was, niemals, ja. Niemals in elektronischer Form das Buch, ja, nur gedruckt. Ja, es gibt prominente Beispiele dafür. Ja, ja, aber das ist doch genau wie in der Musik. Durch diesen ganzen Dinge, die sie da machen, durch diese vielen Sperren, gerade dann verlocken sie oder verleiten sie die Leute ja dazu, die Dinge halt doch zu knacken und dann zu verbreiten, weil die Leute sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, das musst du mir nicht sagen, sag's denen. Die lernen einfach nicht dazu. Genau. Aber okay. Ich kann nur sagen, ich möchte nur mal wiederholen, seit der Kopierschutz der CD draußen ist, seitdem habe ich eine einzige CD gekauft. Mhm. Früher hatte ich massig CDs gekauft, nur nochmal für die Industrie, ich habe dabei ganz böse verloren. Mhm. Weil mir ist es zu blöd geworden und deswegen habe ich keine mehr gekauft. Dass inzwischen gar kein Kopierschutz mehr drauf ist, das habe ich nur der Zufall erfahren. Ja, weil mich hat's nicht mehr interessiert. Ich bin weggekommen von meinem eigentlich Hobby Musik hören, bin ich weggekommen. Ich höre eigentlich nur noch freie Sachen. Jamendo, Peng. Mhm. Mhm. Kaufen? Nein. Ja, das ist doch gut. Ja? Ja. Ich tue es auch nicht herabprobieren. Ich will es gar nicht mehr haben. Mhm. Mir ist es zu blöd geworden. Mhm. Das sehe ich genauso. Macht nur da, fangt jetzt da auch noch an. Mhm. Mein Gott, dann lese ich Fanfiction, ganz ehrlich. Ja, klar. So ist es. Ich habe übrigens sehr gute Fanfiction-Sachen schon gelesen. Die Industrie braucht die Konsumer mehr, als die Konsumer die Industrie brauchen. Ja, so aber aus. Das lasse weitermachen so, dann werden sie feststellen, sie verlieren ihren Markt ganz. Yep. Weil die Attraktivität einfach verschwindet. Genau. Okay, jetzt sind wir wieder weg. Komplett weg von Android, genau. Ich komme jetzt wieder mit einem Knaller rein, ja. Wer ein Galaxy S hat, der kann das jetzt gummieren. So, was bedeutet das? Ja, also, hinten diese Schale hinten, ja. Die Kinder machen, oder was? Nein, diese Schale hinten von dem Galaxy S ist ja so dieses typische Plastik halt, ja, und einige finden das nicht so toll. Und dieses Plastik, da hat eine Seite, Moment, ich muss mal gucken, wäre es Lifehacker, genau, hat jetzt eine schöne Anleitung wie man diese Rückseite mit einer Gummischicht, also so richtig schöne Gummischicht beziehen kann. Und das sieht dann richtig hochwertig aus und verhindert natürlich auch eventuell das Knarzen und so, ja, weil das ist wie so ein Puffer. Ja, das ist wirklich wahnsinnig schön, finde ich. Und das kann man sogar wieder ablösen, wenn man das dann weghaben will. Ja, ist das ein Spray oder was ist das? Nein, war ein Scherz, natürlich ist es kein Spray. Wird jetzt der Zeitrahmen sprengen, weil das sind jetzt sowieso schon wieder eine Stunde in Aktion, ja. Aber die Anleitung dafür gibt es eben auf Lifehack. Artikel ist verlinkt, also wenn es interessiert und wer so ein Handy hat, der kann sich das ja mal angucken. Ah ja. Jo. Ja, dann hardwaremäßig habe ich auch noch was. Ja. Ja, und zwar gibt es eine Firma, die heißt Ambarella. Und diese Firma Ambarella, die aus Kalifornien kommt, möchte einen neuen Chip auf den Markt bringen mit entsprechend hohen Leistungsdaten, der es ermöglichen soll, Fotos mit bis zu 32 Megapixel zu realisieren. Allerdings suchen die händeringend nach Partnern, um dieses, sag ich mal, Projekt umzusetzen. Ich werde dann händeringend nach Was heißt Speicher suchen. Projekt? Das Projekt ist ja schon gemacht, die mit der Vermarktung, sage ich mal, unterstützen. Okay. Gut, und die Speicherchips bieten die auch gleich dazu an, damit also, die man dann braucht. Immer Ja, es kommt 32 auch möglich an, dann Megapixel. Videos in Full HD aufzunehmen. Ja, aber 32 Megapixel. Stell dir mal vor, du machst damit ein Bild. Ist die Kamera voll? Ja, ist ein Bild, so ist da, ist die SD-Karte voll. Wupp. Ja. Guck mal, ich habe heute wieder ein Bild gemacht. Oh, genial. Also auf jeden Fall dieser Chip mit dem Namen i1, das ist schon eigentlich ein Grund, den nicht mehr zu kaufen. I1, okay. i1, genau. Ja, der soll das tatsächlich ermöglichen. Full HD ohne Qualitätsverluste. Okay. Also hört sich mal interessant an, aber ich glaube, Nikon und Olympus werden jetzt erstmal entspannt sich zurücklehnen, oder? Also was ich dazu sagen möchte, ich möchte mal den Philipp Käfer zitieren, der hier auf der verlinkten Seite was dazu gesagt hat als Kommentar. Klingt etwas überheblich. Und das denke ich auch. Die Aussage hier, die ein bisschen kurz gehalten ist, klingt wirklich ein bisschen überheblich. Ja. Ob das dann so alles klappt und ob das dann Hardware, Software und so weiter auch so ermöglicht, die sollen vielleicht mal ein Gerät zeigen, dass das kann. Dann kann man drüber reden. Ja, finde ich auch, ja. Und vor allem, was das dann effektiv wirklich bringt für die Bildqualität, weil wir wissen ja, wie du schon gesagt hast, Megapixel ist nicht alles. Das ist richtig, die Linse muss stimmen. Genau, so ist es. Und das nützt nichts, wenn wir jetzt hier so eine Plastik-Fantastik-Linse mit 0,1 mm Durchmesser haben, ja. Und dann wird so ein Bild gemacht und mit 32 Megapixel, ja, dann danke. Das braucht man nicht unbedingt. Das braucht nur Speicher, mehr nicht. Oh. Ja. Naja, oh, jetzt habe ich ja Hast du noch reingepustet. was Entschuldigung. Hardware-mäßig oder können wir zur App der Woche gehen? Nein, wir können zur App der Woche gehen. Ja, dann bin ich mal so Jetzt. frech und fange mal Ja, heute an. ich bin gespannt. Ah, oh, dein Name ist schon süß. Kawaii. Also ich muss euch sagen, es ist eigentlich ein Game, das muss man auf dem Tablet spielen. Die Grafik ist absoluter Hammer, allerdings auch mit Speicherkosten. Wie das oft so ist, wie bei Angry Birds oder auch anderen Spielen. Mit fast 12 MB, also 11,7 MB ist es sehr groß. App2SD funktioniert übrigens. Das, was wiederum dafür spricht. Und man hat also so einen kleinen Bunny, der auf einer Rakete reist. Und muss ihn mit Anklicken von Planeten erzeugt man eine Gravitation. Und er fliegt dann von Planet zu Planet und sammelt kleine Bunnies ein. Ist ja Das süß. Ganze wird natürlich immer schwieriger. Irgendwann hat man kleine Kometen, die diese Planeten umkreisen, wo man natürlich aufpassen muss, dass es nicht rempelt. Irgendwann kommen elektrisierte Drahtseile zwischen rein und irgendwelche kleinen Spinnen, die dann versuchen, einen zu erwischen. Das ist ja wirklich Es ist super genial gemacht. Wenn man den richtigen Moment erwischt, die Gravitation einzustellen, gibt es dann einen Boost. Das heißt, er wird schneller. Man kann auch so kleine Boost-Specials einsammeln, um auch schneller zu werden. Man kann die Spinnen übrigens auch erledigen, und zwar, wenn man die von hinten erwischt. Und ich kann euch sagen, die ersten Levels sind super einfach, aber dann wird es richtig heftig schwer. Okay. Macht super Spaß. Man muss es einfach mal probieren. Das geht gar nicht anders. Also gerade du, Rio, auf dem Tablet, Ja. das musst du mal probieren. Das ist einfach Hammer. Also man kann diese knapp 12 Megabyte wirklich investieren. Cool. Ja, ich bin da ja gerade schon im Market, ja, und ich lade es, glaube ich, Schon gleich mal im runter. Download. Ja, ich werde es jetzt gleich mal runterladen hier so, genau. Ich hoffe, es gibt keine Aussetzer jetzt von meiner Seite aus. Ja, hoffentlich nicht. Ja, weil, ja, also das sagst du gerade so. Also ich sag dir, jedes Mal, wenn du nur ein bisschen was eine Seite aufrufst, bist du immerhin total verzerrt. Da gibt's immer Aussetzer. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, hör auf zu surfen. Das geht nicht. Ja, wirklich, du. Das ist ganz schlimm. Immer wenn du was machst, dann ist Ja, total verzerrt. erzähl mal von deiner App der Woche, sonst, dass wir nicht noch mehr überziehen. Weil du hast bestimmt auch Du, viel dazu zu dir ist erzählen. nur das Thema jetzt unangenehm, Ja, deswegen. natürlich. Naja, jetzt, wo Ja, meine 500 Mbit bestellt sind. ich sag ja immer alles in der Sendung, weil außerhalb der Sendung hörst du ja überhaupt nicht auf mich, ja. Natürlich nicht. Wer hört mir freiwillig zu? Ja, genau, das denke ich auch. Deswegen sage ich es immer in der Sendung. Da bist du gezwungen, mir zuzuhören. Ha, so. Also meine App der Woche ist Droidpad. Und Droidpad ist mal wieder eine Fernbedienung. Ja, da, und so alle jetzt, buh, jetzt schon wieder so ein Ding. Nein, aber trotzdem, ich finde es gut. Ich finde das Teil ganz gut. Man kann das mit sehr vielen Applikationen benutzen. Das Besondere daran ist, dass erstmal ein zwar noch in der Beta befindliches, aber funktionierendes Touchpad dabei ist, also eine Touchpad-Funktion. Das heißt, man kann das hier so ein kleines Mauspad einblenden lassen, und das kann man mit dem Finger und Maustasten hat man da und kann dann eben den Mauszeiger auf dem Bildschirm ansteuern. Das Ganze funktioniert mit einem Java-Server, der im Hintergrund auf dem PC laufen muss. Und das bedeutet, dass das Ganze auch unter, sowohl unter Windows als auch unter Linux als auch unter Mac wunderbar funktioniert. Und das finde ich natürlich besonders toll. Funktioniert mit Rhythmbox auch. Also doch, Rhythmbox ist sogar bei mir aufgeführt, mit VLC. Aber auch mit dem Movie Player, obwohl, also mit dem Ubuntu Movie Player, obwohl der nicht aufgeführt ist. Ja, funktioniert trotzdem einwandfrei. Also es sind die Standardfunktionen hier vor, zurück, Pause, Stopp und so weiter. Ja, laut und leise, also Lautstärke und so. Das kann man damit steuern. Ist also relativ simpel. Entsprechend ist es auch gar nicht so groß, ja, diese App. Und ja, deswegen finde ich, ist es eine App der Woche wert. Es ist noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, vor allem es skaliert auf dem Galaxy Tab nicht hoch. Ich muss noch mit dem Entwickler da in Kontakt treten, weil das ist wirklich überhaupt kein Problem. Da wird ja keine große UI angezeigt, sondern es werden nur Buttons eingeblendet und das kann man also ohne Probleme skalieren. Es Also ist, ich darf dich noch mal kurz jetzt ja. fragen. Ich kann es verwenden als, sag ich mal, Touchpad. Ja, genau. Und wenn ich die Software auf dem PC öffne, dann kann ich sie wiederum am Android-Gerät steuern. Ist das richtig? Habe Genau, ich also das zum richtig Beispiel, verstanden? du öffnest Rhythmbox, ja. Natürlich, immer voraussetzend, der Java-Server muss natürlich laufen im Hintergrund, ja. Ja, klar. Du öffnest dann Rhythmbox beispielsweise und wenn den Fokus hat, dann kannst du das komplett steuern von deinem Handy aus. Ja. Also, das ist eine schöne Sache. Okay, Und da das das klingt. Ganze über Wi-Fi ja funktioniert, also natürlich brauchst du keine Sichtverbindung, ja, ist also schön. Vor allem, wenn du die Anlage so laut hast und bist im anderen Zimmer und hörst trotzdem mal was, ja, dann kannst du dann hier steuern mit dieser Droidpad-App. Ja, das werde ich dann auch mal gleich downloaden und ausprobieren. Aber das mache ich jetzt nicht während der Sendung, weil Ja, sonst schimpfst du bitte. ja wieder mit mir, weil Ja. alles so stottert. Ja, bitte. Okay, aber du kannst jetzt trotzdem bald laden, weil wir sind nämlich jetzt am Ende der Sendung. Oh. Das war's wieder. Ja. Oh, meine Güte. Und was meinst du, die erste Sendung? War wieder ganz schön. Viel Informationen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen heute. Und jetzt ziehe ich mich gleich zurück, spiele Rocket Bunnies Ja, das und lade das Droidpad runter. Wollte ich auch gerade sagen. Ich werde mir jetzt gleich Rocket Bunnies reinführen. Ich habe es gerade eben installiert, ja. Und es kommt mir jetzt gerade recht, dass der Podcast jetzt zu Ende ist. Ja, dann sage ich nochmal ein schönes neues Jahr euch. allen und ich hoffe, ihr hört regelmäßig bei uns rein. Wir freuen uns. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss. That world.